Mache dich von dannen und wage es nicht mehr jemals wieder unter die Augen zu kommen, schrie der Kleine im höchsten Zorne. Du bist Miss Mari et Tabut, der Nagel zu meinem Sarge, und es Sabab Kabri, die Ursache meines Grabes. Seit ich dich kenne, gehe ich langsam ein, und der Ärger über dich frisst an den Knochen meines Lebens. Möge dir der Engel des Gerichtes dafür die Haut mit Nadeln bestecken, so dicht wie das Fell eines Pudelhundes. Und dich möge er an den 11 Haaren deines Schnurrbartes aufhängen, gerade über demjenigen Schornstein der Hölle, aus welchem... Er kam nicht weiter, denn der Slowak war in einem so hohen Grade zornig geworden, dass er sich bei der Erwähnung der 11 Haare nicht länger zu beherrschen vermochte. Uskut! Git edija veschub! Halte den Mund, du Großvater der Dörfer und Völker, stieß er hervor. Du sollst mich und meinen Schnurrbart sofort kennenlernen. Indem er diese Drohung aussprach, warf er sich auf den Hatschi, um ihn bei der Gurgel zu packen. In der Hitze des Wortgefechtes hatten die beiden ihre ursprünglichen Standorte gewechselt. Der Kleine war avanciert und der Vater des Gelächters zurückgewichen, sodass er jetzt hart am Wasser stand, den Rücken demselben zugekehrt. Er wollte dem Angriffe entgehen, tat einen Sprung rückwärts und verlor den Boden unter den Füßen. »Ja, Musabi! Ranirak! Oh Unglück! Wir werden ertrinken!« kreischte er auf und verschwand dann in der gerade hier sehr tiefen Flut. Es war ganz richtig, dass er nicht von sich allein, sondern in der Mehrzahl gesprochen hatte, denn der Kleine befand sich in derselben Gefahr. Er hatte zu kräftig ausgeholt und flog nun, da der andere ihm ausgewichen war, über das Ufer hinaus und gleichfalls in das Wasser hinein, welches über den beiden hoch aufspritzte. Jetzt tauchte der Kleine auf. Er war mit dem Wasser gut vertraut und blickte sich ängstlich um, zunächst nach Krokodilen und dann nach dem Vater des Gelächters. Als er diesen nicht sah, rief er erschrocken aus, »Ma hai hu! Wein fia! Er ist nicht da! Wo befindet er sich?« »Ba tat el moi, noch unter dem Wasser«, wurde ihm geantwortet. »Oh Allah, so geht ihm die Luft aus und er muss elendiglich ertrinken!« Der Streit war vergessen und er tauchte unter, um seinen Freund zu suchen. Einen Augenblick später erschien der Vater des Gelächters an der Oberfläche und rief, »Wo ist der Vater der 11 Haare? Ich sehe ihn nicht!« »Er ist wieder hinunter, um dich zu suchen«, lautete die Antwort. »Der Gute, der Freundliche, der Vortreffliche, er wird sich mir zuliebe den Tod holen. Ich muss zu ihm hinab.« Er tauchte wieder nieder und im nächsten Augenblick erschien der Kleine. Und als er den anderen auch jetzt noch nicht entdeckte, schrie er auf, »Er ist tot! So lange hält es kein Mensch unter Wasser aus. Er ist erstickt, aber ich muss wenigstens seinen Leichnam retten. Bleib oben«, wurde ihm gesagt. »Er war soeben da und ging wieder hinab, um nach dir zu suchen.« »Der Brave, der Liebe, der Herrliche, aber ich darf ihn nicht verzieren lassen, sonst bekommen ihn die Krokodile.« Er verschwand aufs Neue. Dann später erschienen zwei triefende Köpfe in ziemlicher Entfernung voneinander. Sie sprudelten das Wasser von sich und sahen sich um. Der eine erblickte den anderen und rief erfreut, »Bist du es denn wirklich, du Freund meiner Seele, du Trost und Ruhe meines Herzens?« »Ja, ich bin es, du Lust meiner Augen. Voller Wonne sehe ich dich gerettet, du Licht und Wärme meines Lebens. So eile ich, um dich zu umarmen, o Glück meines Daseins. Und ich schwimme an dein Herz, du Spender der seligsten Freude.« Sie schossen aufeinander zu, um sich im Wasser zu umarmen und kamen dann miteinander Hand in Hand auf das Ufer zugeschwommen. Eben als sie dasselbe erreichten und aus dem Wasser stiegen, rief einer der Soldaten, mit der Hand nach der Landzunge deutend, »Die Krokodile! Sie haben euch gesehen und kommen euch zu fressen! Macht euch schnell vom Ufer fort!« Mehrere sich rasch nähernde Furchen im Wasser bewiesen, dass er recht hatte. Nur einige Augenblicke später waren die Tiere da, deren dunkle, stumpfe Schnauzen man erscheinen sah. »Hamdulila, sie kommen zu spät! Du hast mich gerettet!« rief der Kleine, indem er den Arm um seinen Freund schlang. »Schara Falila! Ja, sie haben sich verrechnet«, antwortete dieser. »Aber nicht ich habe dich, sondern du hast mich gerettet. Ohne dich wäre ich jetzt eine Speise dieser Eidechsen und eine Mahlzeit dieser Ungeheuer, welcher Allah verdammen möge.«